Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Deutschlandfunk Kultur, Studio 9 am Donnerstagmorgen. Donnerstagmorgen, was ist dann jetzt dran? Richtig, die Filme der Woche. Und da kann ich zunächst mal jetzt über die Coen-Brüder reden, obwohl wir eigentlich nicht über einen Coen-Film reden werden. Coen-Brüder haben wunderbare Filme ja gemacht selber. Big Lebowski, glaube ich, ist ein solcher Klassiker. Also wenn jemand es nicht schafft, alle Kopien zu vernichten, wird der uns in der gesamten Filmgeschichte erhalten bleiben. Fargo und viele andere auch. Und George Clooney hat auch großartige Filme gemacht, als Schauspieler und auch als Produzent und Regisseur. Nun aber hat Clooney ein Drehbuch der Coen-Brüder, das schon etwas älter war, quasi adaptiert. Das heißt, er hat es nicht einfach nur verfilmt, sondern hat einige Veränderungen vorgenommen und es dann verfilmt. Und stelle ich mir schon die Frage, was ist daraus genau geworden? Also wir können es jetzt zumindest mal kurz anhören, wie das klingt, was daraus entstanden ist. Hier ist ein Ausschnitt aus dem Film Suburbicon. Nicky, du musst aufstehen. Es sind Männer im Haus. Ich muss dir etwas sagen. Diese Männer haben deine Mutter umgebracht. Wir denken, dass es das Beste ist, wenn deine Tante Margaret bei uns einzieht. Nicky braucht eine Mutter. Wir sind stark. Wir kommen klar. Diese Tiere haben uns alles genommen. Ich muss Entscheidungen treffen zum Besten der Familie. Gut, wenn man streng ist, könnte man behaupten, die allerletzte Musik klang ein winziges bisschen nach Ocean's 11 oder Ocean's 12. Aber ich finde, ansonsten hat der Ausschnitt eher ein bisschen verwirrt. Aber erstmal schönen guten Morgen, Anke Lewicke. Morgen. Mir ging es nämlich ein bisschen so, diese Dialoge, es war eine Mischung aus verschiedenen, was in dem Film stattfindet, klang schon so ein bisschen nach Clooney, als Produzent, er selber war ja nicht zu hören. Die Musik klang nach Coen. Was ist das nun? Typischer Coen-Film, typischer Clooney oder weder noch? Na, vielleicht sollte man erstmal sagen, die sind ja auch alle befreundet. Ne? Das ist ja eine große Clique und mit dem spielt die Hauptrolle. Der gehört ja auch zu dieser Clique und George Clooney hatte ja auch seine besten Rollen bei den Coens. Also deshalb ist es vielleicht schwer, auch alles auseinanderzuhalten, aber man kann schon sagen, man sieht da zwei Filme in einem. Einmal den typischen Coen-Film, ne, wo man, da wird ein Motiv variiert, was wir von den Coens kennen, was Menschen einander antun für ein bisschen Geld. Hier geht es eben, das spielt, wie der Titel schon sagt, in ja, so einer Mustersiedlung, Einfamilienhäuser in den 50er Jahren, aber die muss man ja auch finanziert bekommen. Und die Figur der Familienvater von Matt Damon hat sich übernommen. Und jetzt geht es eben darum, um dieses amerikanische Idyll, das haben wir ja natürlich auch bei den Coens, zu erhalten, wird über Leichen gegangen. Und die erste Leiche ist ausgerechnet seine Ehefrau. Das haben wir ja eben auch gehört. Und dann kommt eine dieser blutigen Kettenreaktionen in Gang, wie man sie von den Coens kennt. Aber dann gibt es eben den Handlungsstrang, den George Clooney eingebaut hat. Und bei Matt Damon nebenan zieht eine schwarze Familie ein. Und zunächst wird diese schwarze Familie ignoriert, aber dann kommt es zu rassistischen Übergriffen. Und das ist diese andere Handlung, die eingebaut wird. Und über den Umweg der 50er Jahre kommt da natürlich Gegenwart mit in den Film rein. George Clooney kommt selbst aus den Südstaaten. Also man spürt auch so ein bisschen die Wut, die dahinter ist. Aber nicht nur, weil Sie das ja auch getrennt in der bestimmten Reihenfolge erzählt haben, Frau Lewicke, sondern überhaupt, es kommt mir ein bisschen vor wie zwei Filme in einem. Also. Ja, es ist auch alles ein bisschen überfrachtet. Es gibt immer wieder Berührungspunkte, die ich ganz interessant finde. Also in einem Moment zieht Matt Damon dann den Vorhang zu und nicht, weil er die Augen verschließen will vor dem, was da passiert, sondern damit er eben drinnen weitermorden kann. Also da kommt schon so eine perfide Doppelmoral zum Vorschein. Die schwarze Familie muss hinterher auch als Sünden Bock herhalten. Aber so richtig kriegt er diesen Tonfall so zwischen einer rabenschwarzen Kriminalkomödie und einem Rassismusdrama nicht immer im Einklang. Das stimmt schon, aber es gibt dann wieder so Momente der Utopie, die ich eigentlich ganz wichtig finde. Und die kommen dann über die Söhne der Familie, der Sohn der weißen Familie, der Sohn der schwarzen Familie. Da kommt es zu einer Begegnung und das finde ich dann doch wieder ein ganz schönes Bild. Also gucken und selber entscheiden, ist es Coen oder ist es Clooney oder ist es Wurscht und einfach ein guter Film. Ich muss sagen, der Übergang zum nächsten Film, Frau Lewicke, ist leider auch, ist es Wurscht. Bei mir gibt es nämlich manchmal so Filme, die gucke ich, auch wenn ernstzunehmende Menschen, und da meine ich jetzt als Filmkritikerin unter anderem Sie, ernstzunehmende Menschen mich davor warnen. Und zu den Filmen, die ich gerade jetzt so kurz vor Weihnachten, ich bin jetzt schon sicher, also ganz sicher gucken werde, gehört auch dieser hier. Mein Name ist Hercule Poirot und ich bin vermutlich der größte Detektiv der Welt. Ich werde mit jedem von Ihnen sprechen. Für den Augenblick empfehle ich Ihnen, im Abteil zu bleiben und die Tür zu verriegeln. Ich komme mir hier vor wie eine Gefangene. Das ist zu Ihrer eigenen Sicherheit. Gab es einen Mord? Gibt es auch einen Mörder? Der Mörder ist unter uns. In diesem Zug. In diesem Augenblick. Ich war ein bisschen fies. Ich habe das Mikrofon von Anke Lewicke nicht leiser gemacht, wenn wir das gehört haben. Wenn sie so ein bisschen Hintergrundgelächter. Das Gelächter war nicht aus dem Zug. Das kam hier aus dem Studio. Das war, das muss man glaube ich ganz deutlich sagen, tatsächlich ein Ausschnitt aus der neuen Verfilmung des Agatha Christie-Romans Mord im Orient Express von Kenneth Branagh. Und ich meine, Lachen ist ja nicht schlimm. Ich finde diese ganzen Krimis von ihr so toll. Die sind so unfassbar ernst gemeint, waren die ja auch nicht. Aber lachen sie, weil ich davon ausgehen muss, eigentlich würden sie mir nicht empfehlen, irgendeinen Vorweihnachtsabend mit diesem Film zu verbringen? Nee, ich würde es nicht empfehlen, aber gleichzeitig mag ich eben Hercule Poirot unheimlich gerne und habe mich eigentlich auch gefreut, den Film wiederzusehen. Und hier hatte ich aber dann doch das Gefühl, Kenneth Branagh ist ja nicht nur der Hauptdarsteller und der Regisseur, sondern einer der Co-Produzenten und er hat den Film hauptsächlich gemacht, um sich selbst in Szene zu setzen, um sich dabei zuzuhören, wie toll er Französisch mit englischem Akzent drehen kann. Das klingt natürlich ganz lustig, aber trägt keine zwei Sie waren es umgekehrt, ne? Englisch mit französischem Akzent. Ja, genau. Okay, ja. Entschuldigung. Also man hört es eben immer wieder, enough is enough, also das ist auch ganz lustig, aber letztlich hat er sowas sehr Narzisstisches im Spiel, für sich selbst, also für den Spiegel, nicht für seine Mitspieler. Und natürlich gibt es wieder einen wunderbaren Cast, wie auch im Original. Wir haben Judi Dench, die spielt eine russische Adlige. Wir haben Michelle Pfeiffer, die spielt so eine in die Jahre gekommene femme fatale. Die haben auch alle Auftritte, aber man hat nicht das Gefühl, das wird so ein großes Ganzes. Und man hätte ja auch ein bisschen das so vergegenwärtigen können. Also der Luxuszug ist ja auch eine Metapher für eine Gesellschaftsschicht, die sich verriegelt, abriegelt und die sich dann aber selbst bekriegt. Das hätte man ja alles thematisieren können, aber das macht der Film nicht. Und diese ganze Exzentrik von Hercule Poirot, die ja auch immer so was Misanthropisches hat, eine Geisteshaltung, die wirkt hier eigentlich über Kenneth Branagh eher wie Fasching. Also auch der Schnurrbart wirkt eher angeklebt und ist nicht eine gelebte Egozentrik. Ich gebe noch nicht auf. Ich meine, der Film ist doch aber auch mit großem Aufwand, was die Bilder angeht, gedreht. Der läuft in den Kinos, wo es geht, in 70 Millimeter. Ich meine, ist es zumindest, sag mal, jetzt ich greife mir die Klischeekiste, was Worte angeht, ein opulentes Bildfest. Ja, die ersten 10 Minuten auf alle Fälle. Ich meine, damals, als 1974 der erste Film gedreht wurde, war ja Konstantinopel, der Orient, Bagdad, waren das ja alles noch so ein bisschen so Sehnsuchtsorte, überhaupt Luxusreisen. Aber das kann man ja heute nicht einfach denken, wenn ich genug Geld habe, kann ich auch diese Sehnsucht nachbauen. Also auch diese Orte müssen anders mit einer Geschichte belegt werden und das tut der Film einfach nicht. Also ich habe mich nie in diesem Zug sitzen gefühlt oder wenn die dann hinterher im Schnee in Jugoslawien festklemmen, hatte ich nie Paranoia oder sonst was. Das bleibt so alles Schauwirt, weil das eben nicht mit Geschichte und Geschichten gefüllt wird und dadurch wird es dann doch irgendwie langweilig. Aber wenn Sie ihn sehen wollen, dann gehen Sie doch mit einer Tasse Tee am Sonntagnachmittag ins Kino, Herr Kassel. Mir ist es lustig, Anke Lewicke hat gerade ganz zum Schluss die Arme verschränkt nach dem Motto, ne, jetzt muss er es wirklich selber wissen. So ist das ja auch am Ende. Anke Lewicke, vielen Dank. Wir haben gesprochen über den neuen Film, die neue Verfilmung von Mord im Orient Express und auch über Suburbicon. Beide Filme kommen natürlich heute in die deutschen Kinos und ein paar andere auch noch. Und wie immer Informationen dazu auch auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de.